Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Als anarchistisches Radio Berlin dokumentierten wir eine Veranstaltung zum Thema Heime, Lager, Unterbringung, die Berliner Unterbringungspolitik für Flüchtlinge, die am 15. Januar 2015 in der Alice-Salomon-Hochschule stattfand. Generell sollte es bei der Podiumsdiskussion um eine Bewertung der Politik des Sozialsenats in den letzten Jahren und deren Auswirkungen aus Perspektive der Betroffenen gehen. Außerdem sollten die bisher im Raum stehenden Vorschläge zur Veränderung der Unterbringungspolitik vorgestellt werden. Herzlich willkommen im Namen des AStA der Alice-Salomon-Hochschule bei der Veranstaltung Heime, Lager, Unterbringung, die Berliner Unterbringungspolitik für Flüchtlinge. Wie ihr alle schon seht, handelt es sich heute um eine Podiumsdiskussion. Genau. Spätestens seit 2013, den Protesten rund um die Unterkunft in Hellersdorf und auch den Refugee-Protesten allgemein 2012, ist die Unterbringung von Flüchtlingen in Berlin Thema. Besonders bei den ganzen rassistischen Anwohnerinnen-Protesten wirkt der Konflikt oft so, als gäbe es so einen Konflikt zwischen den Leuten, die für die aktuelle Unterbringung der Asylbewerberinnen ist und die Gruppe, die dagegen ist. Ganz so stellt sich das nicht dar. Der Fokus auf eben die menschenunwürdige Unterbringung in den Unterkünften gerät da oft aus dem Blickfeld. Und daran wollen wir heute ein bisschen was ändern. Deswegen haben wir es uns heute bei der Veranstaltung zur Aufgabe gemacht, die aktuelle Politik des Senats vor allem aus der Perspektive der Betroffenen zu bewerten und auch Vorschläge und Möglichkeiten der alternativen Unterbringungspolitik vorzustellen und zu diskutieren. Genau. Zu diesem Thema haben wir verschiedene Leute eingeladen, die jetzt nacheinander jeweils 10 bis 15 Minuten ein kurzes Input-Referat halten werden. Beginnen werden wir mit Christian Schröder, hier zu meiner Rechten, von der Piratenpartei, der ein bisschen einfach was zur aktuellen Situation der Politik des Senats erzählen wird. Dann geht es weiter mit Bruno Vatara, der uns vom Bündnis gegen Lager Berlin-Brandenburg, der uns was zur einfach Situation der Geflüchteten in Lagern erzählen wird. Im Anschluss hören wir dann noch was von zum einen Grenzen weg, einer studentischen Initiative hier von der Hochschule und von Yves Müller vom Zentrum für Demokratie Treptow-Köpenick über eben verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung von Flüchtlingen in Asylbewerberheimen. So, noch ein Punkt, so ein formaler Punkt. Nach jedem kleinen Input wird es möglich sein, Verständnisfragen zu stellen. So größere Diskussionsfragen würden wir lieber ans Ende schieben, damit wir dann eben nach den vier kleinen Referaten noch einen Raum haben, um gemeinsam zu diskutieren. Dann würde ich dich bitten, einmal zu beginnen. Genau, also ganz kurz zu meiner Person, weil die betroffene Perspektive kann ich natürlich heute nicht bieten. Ich bin auch nicht, in der Ankündigung ist es nicht ganz korrekt, da steht Christian Schröder, Piratenpartei. Ich bin Mitarbeiter der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus. Also ich bin kein Abgeordneter, sondern ich arbeite den Abgeordneten zu. Deswegen kriege ich sehr gut mit, was auf landespolitischer Ebene diskutiert wird. Wie es thematisiert wird und das ist eigentlich meine Perspektive. Deswegen bin ich sehr nah dran und kann sozusagen sagen, was gerade passiert. Denn eigentlich, also die Flüchtlingszahlen steigen ja eigentlich schon seit 2010 und wenn man sich die Debatten im Abgeordnetenhaus und auf Landesebene anguckt, war das eigentlich nicht großes Thema lange Zeit, bis Ende 2013 langsam und eigentlich wirklich erst mit den Misshandlungsskandalen in Burbach und anderen Vorgängen hier im Land Berlin, wo das Thema eigentlich eine Wahrnehmungsschwelle überschritten hat. Das ist eigentlich sehr schön, weil das Thema verdient eigentlich mehr Aufmerksamkeit, weil da sehr viel passiert, was uns angehen sollte. wir haben in Berlin ja eigentlich eine recht komfortable, eigentlich, also was die rechtliche Voraussetzung angeht, weil Berlin hat den Vorteil, dass Flüchtlinge nach spätestens 3 Monaten eigentlich in privaten Wohnungen wohnen dürfen. Das ist von Land zu Land unterschiedlich. In Berlin ist es möglich, schon seit 2003. Das hatten damals Flüchtlingsinitiativen und der Flüchtlingsrat durchgesetzt unter Rot-Rot. Seitdem ist es eigentlich möglich. Und es war auch eigentlich, die meisten Flüchtlinge haben in privaten Wohnungen gewohnt in der Vergangenheit. Das dreht sich jetzt um, also es hat sich schon umgedreht, sehr stark. Denn das Problem ist in Berlin, dass einerseits die Flüchtlingszahlen zunehmen, gleichzeitig mit der Wohnungsmarktmisere in Berlin Flüchtlinge daran scheitern, überhaupt in private Wohnungen zu kommen. Entweder, weil sie halt, also in erster Linie natürlich, weil der Wohnraum knapp ist, in zweiter Linie, weil er gerade für Leute im Transferleistungsbezug eigentlich mehr als knapp ist und drittens halt aufgrund von der Diskriminierung am Wohnungsmarkt und solchen Dingen. Das hat zur Folge, dass die Anzahl der Flüchtlinge, die in Sammelunterkünften leben und wohnen in Berlin, stark gestiegen ist. Und vor allem die Verweildauer in diesen Unterkünften ganz stark nach oben gegangen ist. Früher war es halt relativ klar, ein paar Wochen, ein paar Monaten war man raus. Heute ist man über Jahre teilweise in diesen Unterkünften. Ich könnte das an Zahlen mal kurz belegen. Mitte 2010 gab es 10.000 Flüchtlinge in Berlin. Davon haben 8.500 in eigenen Wohnungen gewohnt und 1.500 in diesen Sammelunterkünften. Ende 2013 waren es 15.000 Flüchtlinge in Berlin. Davon hat die Hälfte in Wohnungen und die andere Hälfte schon in Sammelunterkünften gewohnt. Diese Zahlen haben sich jetzt noch weiter umgedreht, also weiter gesteigert im letzten Jahr. Ende 2014 waren es knapp 18.000 Flüchtlinge in Berlin. Davon haben schon knapp 12.000 in Sammelunterkünften gewohnt. Also man sieht, die Proportionalität ist nicht geblieben. Also es ist bei weitem nicht mehr, dass nur noch 15% aller Flüchtlinge in diesen Sammelunterkünften leben müssen, sondern weit mehr. In Berlin ist der Senat völlig überfordert mit der Situation. Einerseits privaten Wohnraum zu schaffen, das wissen wir alle. Andererseits halt neue Flüchtlingsunterkünfte zu akquirieren oder Flüchtlinge unterzubringen in privaten Wohnungen. Und das allergrößte Problem ist in Berlin zurzeit, dass in den letzten Wochen und Monaten stark neue Unterkünfte akquiriert wurden, die nicht mehr den üblichen Standards erfüllen, den er eigentlich erfüllen sollte. Es gab monatelange Streit mit dem Bezirk. Also in Berlin ist der Senat zuständig für die Unterbringung von Flüchtlingen, nicht die Bezirken. Die Bezirke haben sich lange dagegen gewehrt, neue Unterkünfte in ihren Bezirken zu eröffnen. Die müssen zustimmen, weil sie auf verschiedenen Ebenen beteiligt sind. Über ihre Bauaufsicht, über ihre Gesundheitsaufsicht. Gleichzeitig müssen die für die Bildungsinfrastruktur vor Ort sorgen. Da gibt es jede mögliche Tricks, in denen nicht willige Bezirksbürgermeister da Steine in den Weg werfen können. Das ist ein bisschen besser geworden. Nichtsdestotrotz ist es ein Problem, dass die Kapazitäten, die eigentlich erforderlich wären, nicht so schnell aufgebaut wurden in Berlin. Also wir hatten diese große Anzahl an Flüchtlingen bis Mitte der 90er. Da gab es viele, viele Unterkünfte in dieser Stadt. Die sind alle geschlossen worden, Ende der 90er und in den 2000er Jahren, weil es einfach zu teuer war fürs Land, diese Kapazitäten vorzuhalten. Und das Land hat es, also der Senat hat es nicht geschafft, das schnell genug wieder hochzufahren. Und wenn man in Flüchtlingsinitiativen oder der Flüchtlingsrat, die bemängeln schon seit vielen, vielen Monaten, dass das Land vor großen Problemen steht, immer wieder Engpässe hat, die Unterkünfte zu weit als 100% ausgelastet sind, dass dann Flure belegt werden oder Teile von Gebäuden belegt werden, die eigentlich gar nicht mehr dafür geeignet waren oder schon längst geschlossen waren. Wie in der großen Unterkunft in der Motardstraße in Spandau. Das ist ein Gebäude, ich weiß nicht, wer mal da war, besteht aus mehreren Komplexen. Leichtbauweise würde ich das nennen, ziemlich rund, sehr runter vom Standard, ist einer der Schandflecken der Flüchtlingsunterbringung in Berlin. Da gab es ein Gebäude, in dem funktionierte die Heizung nicht mehr. Das war dann irgendwann egal, da wurden die Flüchtlinge trotzdem reingesetzt und die Heizung notdürftig repariert. Die fiel dann zwar immer noch aus, aber da war dem Senat wichtiger, dass es ein Dach über dem Kopf gibt, als dass die Bude auch warm ist. Gleichzeitig ist es dann so, die Sozialbehörde, die im Land Berlin dafür zuständig ist, für die Akquise und den Betrieb der Unterkünfte, das Landesamt für Gesundheit und Soziales an der Turmstraße, auch gar nicht darauf vorbereitet wurde, dass es mehr zu tun haben wird. Also die haben sozusagen mit dem Mitarbeiterstamm, der in den letzten 5 Jahren funktioniert hat, haben die einfach so weitergemacht wie bisher. Das hat ganz absurde Auswirkungen. Wer in den letzten Tagen oder Wochen mal da war und die Schlangen da sieht, das ist unglaublich. Also die Leute stehen da, die Schlange ist bei weitem länger als vor dem Berliner Jobcenter. Also ein Mitarbeiter hat erzählt, dass also ein Sachbearbeiter, der dann, bis der Flüchtling, der in der Schlange stand, endlich bei ihm war, eingenickt ist auf seinem Schreibtisch, weil er schon so groggy war vom ganzen Tag stehen. Zumindest, also dieses Schlangestehen ist inzwischen normal. Zwischendurch kommt es auch vor, dass überhaupt nichts mehr geschieht, dass der Laden dann dicht gemacht wird, weil es vor Arbeitsüberlastung einfach überhaupt nicht mehr geht. Das war letztes Jahr im September der Fall. Der Senat hat richtig lange Zeit das Problem völlig von sich gewiesen und abgestritten. Es gibt keine Probleme, es gibt genug Kapazitäten. Das konnten die relativ gut fahren, diese Strategie, bis Mitte letzten Jahres. Im Sommer, ich habe mir das Zitat nochmal rausgesucht, hat unser Sozialsenator in einem RBB-Sommerinterview gesagt, uns gelingt die Flüchtlingsunterbringung ohne Oktoberfestzelte oder Container, anders als in Hamburg oder Nordrhein-Westfalen. Das hat er ziemlich mantrahaft eigentlich regelmäßig im Abgeordnetenhaus wiederholt. Berlin ist gut, es gibt keine Container, es gibt keine Zelte, es gibt keine Turnhallen. Alles drei ist inzwischen Geschichte. Es begann zunächst damit, dass seit Herbst 2013 Notunterkünfte eingerichtet wurde. Notunterkünfte sind Unterkünfte, die nicht die Standards erfüllen, die eigentlich an Unterkünfte angesetzt werden. Das heißt, die sind irgendwo darunter, so genau weiß man es nicht, wie weit darunter. Eigentlich sollten diese Unterkünfte dann auf den Standard der regulären Unterkünfte angehoben werden. Davon ist heute überhaupt keine Rede mehr. Das Zweite war dann, eine dieser Notunterkünfte ist die Livetzo-Straße. Ich weiß nicht, wer die kennt. Auch einer dieser Schandflecken in Berlin. In Moabit ist eine ehemalige Schule. Da ist der Senat, weil gerade alle Unterkünfte über 100% ausgelastet waren, sind die einfach rein. Ganz schnell, ganz zügig. Der Bezirk wollte das auch eigentlich nicht, weil die Schule eigentlich auch nicht dafür geeignet ist. War egal. Das führt dann dazu, dass die bauliche Struktur von diesem Gebäude überhaupt nicht dafür ausgelegt ist. Da hat man halt Klassenzimmer ohne eine kleine, teilige Aufteilung dieses Gebäudes, wo man Rückzugsmöglichkeiten, kleine Räume hätte, wie auch immer. Das führt dann, bei Familien ist es noch okay, dann sind dann halt 4, 3, 4, 5, 6 Familien in einem Klassenzimmer, kann man mit leben noch. Wenn aber Einzelpersonen in dieser Unterkunft sind, hat dann das LAG so mit dem Betreiber die großartige Idee gehabt, wir ziehen Spanholzplatten rein. Es gibt so einen Mini-Flur, davon gehen dann 4 Räumchen ab, die alle mit Sperrholzplatten getrennt sind. Ist furchtbar laut, weil man auch nichts an der Beleuchtung geändert hat, ist es dann so, dass die nur bis zu 2/3 der Raumhöhe gehen. Wenn jemand Licht anmacht, haben alle 8 Personen in diesem Raum Licht, egal ob tags oder nachts, ist ziemlich unangenehm. Man kam auch nicht auf die Idee, da Türen einzubauen, Schiebetüren, irgendwelche Türen, sondern hat einfach Vorhänge davor gemacht. Die Geräuschkulisse ist super in diesen Räumen, man hat keine Rückzugsmöglichkeit, es ist die Hölle. Das ist eine dieser Notunterkünfte. Das ist, ich würde sagen, eine der schlimmsten. Das nächste war dann, Ende letzten Jahres kam der Senat auf die Idee, eine Traglufthalle zu errichten, die in Mitte, in der Nähe vom Hauptbahnhof, letztes Jahr schon mal an Obdachlosen ausprobiert, dieses Jahr auch für Flüchtlinge. Ähnliches Prinzip, man hat eine riesengroße Halle, da drin sind dann, ich glaube, 6 Container sind reingestellt, 3 für Sanitäranlagen, 2 für Verpflegung, 2 für Büros. Da drin gibt es dann Kabinen, die auch aus Sperrholzplatten gemacht sind, nach oben hin offen. Ungefähr so 2,5 Meter hoch. Beleuchtung, in dem es eine Latte drüber gelegt wurde, an der eine Lampe dran geschraubt wurde mit einem Kabel. Es ist unglaublich höllenlaut in dieser Unterkunft. Die Schlafkabine teilen sich auch entweder Familien oder Einzelpersonen. Da drin Platz ist zwischen 1 und 3 Quadratmetern pro Person. Also ein Bett und ein Kleiderschränkchen und das war es dann eigentlich auch. Lichtverhältnisse sind ähnlich. Scheint die Sonne, hat man ein Problem, wenn man nicht gut bei Sonnenlicht schlafen kann. Auf jeden Fall mit Sonnenaufgang ist hell, knallhell in dieser Halle. Die Containerlage war ja die nächste Idee, die begann im letzten August, hat Shire die Idee präsentiert, 6 Containerlager zu bauen, 2400 Plätze, verteilt an den absoluten Stadtrand. Die erste ist eröffnet in Treptow-Köpenick, die weiteren 5 Unterkünfte sollen bis Spätherbst dieses Jahres eröffnen. Zusätzlich gibt es weitere Betreiber, private Betreiber, die auch Containeranlagen errichten wollen, in Neukölln zum Beispiel. Das nächste war, von den Standards, Containerlager sollen offiziell die Standards erfüllen, die in den Mindestanforderungen vorgesehen sind, also die regulären Standards, die sollen die erfüllen. Ich habe es noch nicht gesehen. Seit Dezember hat der Senat halt ein so starkes Problem mit der Unterbringung, dass er vor allem Turnhallen beschlagnahmt. Nach und nach, seit gestern sind es 7 in dieser Stadt. Turnhallen passen dann 80 bis 150 Personen rein. Es gibt eigentlich überhaupt keine Privatsphäre mehr, da steht nur noch Bett an Bett eigentlich. Manchmal gibt es noch ein Zeltchen, was drin aufgebaut wurde, ist aber eher die Ausnahme. Das Problem mit den Mindeststandards, die in Berlin vorgesehen sind für diese Unterkünfte, ist, dass es gibt keine bundesweiten Regelungen dafür, sondern das ist in Berlin, also es ist nicht einheitlich, sondern das Land Berlin hat sich selbst welche gegeben. Die stehen auch in keinem Gesetz drin, das hat kein Abgeordnetenhaus beschlossen, sondern die Verwaltung gibt sich selbst Mindeststandards, die dann gelten. Wie die zustande kommen, weiß man nicht. Also es ist völlig intransparent, alle paar Jahre werden die mal überarbeitet, nach welchen Kriterien weiß eigentlich kein Mensch, außer der Verwaltung. Der Flüchtlingsrat dringt schon seit Jahren darauf, dass die angehoben werden, größere Quadratmeterzahl für Personen, bessere Personalausstattung, Internet, alles Mögliche. Sehr schwieriges Feld. Das Problem mit diesen Standards ist vor allem auch, dass in den Unterkünften, wo sie gelten müssten, die in der Vergangenheit nicht kontrolliert wurden. Das war bis Anfang dieses Jahres so, dass es keine Personalkapazitäten im Landesamt gab, die dafür zuständig waren, in die Unterkünfte reinzugehen und nach einem guten Schema, einem guten Verfahren eigentlich alles abzuklopfen, wie es darin aussieht, ob das umgesetzt wird oder nicht. Das ist erst in diesem Jahr mit begonnen worden, das ist irgendwann aufgeflogen, dass da eigentlich überhaupt nichts passierte. Nach Beschwerden von Willkommensinitiativen in der Levetzow-Straße in Moabit und in Treptow-Köpenick in der Wassersportallee. Denn das Problem ist, also ein Flüchtlingsheim ist natürlich ein Geschäftsmodell. Also es ist nicht einfach nur was eine soziale Angelegenheit, sondern da machen Betreiber genauso Geschäfte mit, wie man das mit Obdachlosen, Senioren, Menschen mit Behinderungen und vielen anderen Gruppen, die in Sammelunterkünften untergebracht werden, auch tut. Wenn man das so macht, wenn man auf so ein Modell setzt, wie Sammelunterkünfte, dann gehört es eigentlich dazu, dass man sowas auch kontrollieren muss, und zwar richtig. Denn die Betreiber sind natürlich nicht dumm. Es gibt eine offizielle Gewinnmarge, die man verdienen darf, die denen offiziell zugestanden wird. Es gibt aber ganz, ganz viele Tricks, mit denen man den Profit, mit dem so ein Betreiber seinen Profit erhöhen kann. Das geht dann von entweder nicht das Personal einsetzen, was man angibt einzusetzen, über also ganz einfache Dinge wie es gibt keine Sanitärausstattung, es gibt keine Erstausstattung für die Flüchtlinge oder viel zu wenige. Eigentlich so, kriegt man so einen Topf und Handtücher etc. Das wird dann auch schon mal aus Spenden gemacht, die von Anwohnern kommen. Da gibt es ganz unterschiedliche Tricks. Wurde nicht kontrolliert, wurde nicht sanktioniert. Das führte dazu, dass es in den letzten Wochen auch ein bisschen hochgekocht ist mit der Seriosität von manchen Betreibern. Der Senat, also letzte Woche hat der Senat getagt, in der Senatsklausur, am letzten Donnerstag. Da hat der Senat beschlossen, dass sich eigentlich nichts ändert und so weitermachen möchte wie bisher, aber er alles gut macht. Also was halt so ein Senat macht. Es gibt eigentlich keine, also es ist nicht ein kreativer Ansatz drin, wie man dafür sorgt, dass Flüchtlinge verstärkt in privaten Wohnraum kommen. Es gibt keine Verhandlungen mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften als Ziel, wie viele Plätze die anbieten sollen, wie viele Wohnungen. Es gibt seit Jahren so ein Kontingent an 275 Wohnungen pro Jahr. Obwohl die Flüchtlingszahlen steigen, geht es nicht darum, dieses Kontingent auch mal zu erhöhen. Die einzige konkrete Zahl, die der Senat sich gesetzt hat, ist, er baut dieses Jahr 5.000 neue Plätze. Davon sind 2.000 in den Containerlagern, die bis zum Frühjahr eröffnet werden, die er selbst baut. Weitere 200, 300 Plätze, die private Betreiber in Containerlagern bauen, und dann noch rund 2.000 Plätze, die 2.500, von denen man hofft, dass sie nicht so, dass sie einen guten Standard zumindest erfüllen. Dann ist ganz viel Blabla drin, gute Versorgung, rechtzeitige Informationen der Bezirksämter und der Bürger, Angebote zum Spracherwerb, alles ohne Zielvergabe, alles ohne irgendeine Konkretion, wie er sich das eigentlich vorstellt. Dafür aber ein ganz böser Punkt, der drin ist, dass der Senat prüfen möchte, ob er gegen Kostenerstattung Flüchtlinge, die Berlin zugeordnet werden, für die er zuständig ist und die er unterbringen muss, in Brandenburg einzuquartieren. Ich meine, Brandenburg ist schön, fahren wir alle gerne hin am See, aber man möchte nicht unbedingt in einer abgelegenen Kaserne im Wald wohnen müssen, obwohl man eigentlich in Berlin wohnen sollte. Aber auch zu den konkreten Bedingungen, kannst du mir jetzt vielleicht etwas sagen in diesem Plan? Genau, erstmal noch Verständnisfragen. Die Berliner Zeitung stand ja im November im Zusammenhang mit einer Werbeaktion, dass Leute, die freien Wohnraum haben und den nicht nutzen, für Flüchtlinge zur Verfügung stellen können. Und da haben wir auch überlegt, ob wir das denn machen sollten, und habe ich da mal angerufen. Und in der Zeitung stand ja auch drin, dass zum Beispiel für eine 30 Quadratmeter Wohnung, die man zur Verfügung stellt, der Senat für diese 30 Quadratmeter 420 Euro erstattet oder spendiert. Als ich noch jung war, in Berlin eine Wohnung hatte, haben wir ungefähr zu dritt in so einer kleinen Wohnung gewohnt. Nur um mal zu sagen, wie viele Köpfe eigentlich so auf 30 Quadratmeter passen. Nach Ihren Schilderungen werden ja offensichtlich da viel mehr auf 30 Quadratmeter hineingestapelt und gesteckt. Und bei dieser Gelegenheit habe ich dann auch erfahren, dass der private Betreiber, oder ich formuliere es mal anders, dass der Senat dem privaten oder einem privaten Betreiber, und zwar jetzt nicht nach Quadratmetern, sondern pro Kopf, und nun höre man hin, 470 bis 480 Euro spendiert. Das heißt also, bei drei Köpfen auf 30 Quadratmeter ist das schon das Dreifache einer normalen Miete. Und da wäre meine Frage, können Sie das bestätigen? Stimmt das? Soll ich kurz? Ja, also es war jetzt ja nicht so richtig eine Verständnisfrage, also nochmal für die Zukunft. Also im Moment geht es jetzt erst darum, Verständnisfragen zu dem Input zu stellen. Die Diskussionsfragen kommen dann eigentlich am Schluss, aber vielleicht möchtest du ja trotzdem ganz kurz was dazu sagen. Ja, also Wohnen in diesen Sammelunterkünften kommt den Senat immer teurer als das Wohnen in privatem Wohnraum. Ist so, der Preis kann ungefähr stimmen. Wenn man, der Senat zahlt ja nach Tagessätzen in diesen Unterkünften, die variieren zwischen 12 und 35 Euro, ganz unterschiedliches System, nachdem das berechnet wird, dann rechnet der Senat aber einen Durchschnittswert aus über alle Unterkünfte hinweg und der liegt ungefähr in dem Bereich, den Sie schon sagen, 460, 70. Kann man hier sonst wie lange diskutieren über irgendwelche Details, wenn nicht diese, sagen wir mal, prinzipiellen Machenschaften angegangen und beseitigt werden, dann können wir ja machen, was wir wollen. Das ist einfach. Wollen wir dann trotzdem jetzt erstmal noch das Podium? Danke. Okay, möchtest du dann? Ja, mein Name ist Bruno Atara. Ich komme aus Togo. Und ich bin hier in Deutschland 1997 gekommen. Wir hören hier hinten. Okay, pardon. Mein Name ist Bruno Atara. Das ist kein Mikro. Und ich komme aus Togo. Ich bin am 97 in Deutschland gekommen und drei Tage später habe ich meinen Asylantrag. Sorry, tut mir leid, dass ich war neun Jahre lang im Lager, aber nicht hier in Berlin, sondern in Mecklenburg-Vorpommern. Mein Lager heißt Tramsiedlung 2, aber wir nennen diese Lager Dschungelheim. Warum nennen Sie diese Lager Dschungelheim? Weil die Lager ist ungefähr 8 Kilometer entfernt von einem Einkaufszentrum oder AS. Und müssen wir ungefähr 8 Kilometer laufen, einkaufen gehen, 8 Kilometer zurück. Und da haben wir auch keine Chance, damals zu Deutschkurs zu besuchen, obwohl in Krivit und wie aber. Tram liegt zwischen Krivit und Parchim. Es ist nur 40 Kilometer entfernt. Aber wir dürfen nicht in Krivit fahren, dort Kurs besuchen, wegen dieser Residenzpflicht. Da haben wir dort, habe ich dort 9 Jahre lang gelebt. Das Problem, wie redet immer Leute sagen, Wohngemeinschaft für Flüchtlinge. Stimmt das? Glaube ich nicht. Bei Wohngemeinschaft, Leute treffen sich kennenzulernen, dann nehmen eine Wohnung, dann können zusammen leben. Aber in Flüchtlingsfall ist es nicht so. Manchmal, zum Beispiel ich war mit einem, der aus Kamerun kommt, andere, der vom Nigeria kommt, er redet Englisch, ich Französisch, der Kamerun, aber wie können wir uns verstehen? Wir haben eine Küche für ungefähr 80 Leute, eine Dusche für 80 Leute, aber wir dürfen nicht auch unbewehren. Warum? Weil der Heimleiter da ist, sagt ja, wir sind gut gekommen, ihr seid hier in Deutschland. Wenn das hier nicht gefällt, dann gehen wir zurück in ihr Heimatland. Dieses Problem bringt Leute sie machen Leute so klein, dass Leute nicht selbst denken können. Wir dürfen damals nicht einen Besuch bekommen, wann wir wollen. Wenn wir rausgehen, erst einmal uns, es gibt eine Kontrolle. Wenn wir zurückkommen, es gibt Kontrolle. Der Heimleiter kann jederzeit in unsere Wohnung kommen. Und Glocken rein und so was er will. Stimmt, wir haben auch in Mecklenburg in 2005 eine No-Lager-Tour vom München nach Berlin hier gemacht, einen Monat lang. Und wegen dieser Lage und Kunst und dieser Isolation, besonders wegen dieser Residenzpflicht damals, nee, ja, nicht nur, und zwar 2005. Wir haben schon im 2000 erste Demo gegen Residenzpflicht angefangen. Sind wir hier in Berlin gekommen. Ungefähr 3000 Leute waren in dieser Demo, aber kaum berichteten diese Demo oder diese Demo. 2001 auch haben wir Demo gemacht, aber war kaum berichtet worden. Ich bleibe in Lager und Zukunft. Hier zum Beispiel, hier in Berlin. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand in Henningdorf einmal besucht hat. Sie machen Leute so, dass sie sind so begrenzt, dass ja, sind die Flüchtlinge. Ich meine, dieses System Gutscheine. Ein Flüchtling in einen Supermarkt kommt mit Gutscheine, wissen alle Deutsche, ja, ist ein Asylbewerber. Sie dürfen nicht, nein, sie wollen nicht arbeiten. Aber sie fragen nicht, ob der Flüchtling arbeiten darf. Nein. Es gibt hier Flüchtlinge hier in Deutschland, mehr als 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, mehr als 20 Jahre im Lager sind, nicht arbeiten dürfen, nicht ihr Heim verlassen dürfen. Aber was sagen die? Ja, sie sind hier gekommen und wollen die nicht arbeiten. Diese jungen, kräftig hier gekommen sind, können auch was hier tun, arbeiten, Steuern bezahlen, aber dann, die sollen dort bleiben, jeden Monat Geld kriegen, dann sagen Deutsche, ja, sie können unser Geld alles nehmen. Das stimmt nicht. Und was sagen die Leute in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg? Meisten. Ja, die Flüchtlinge sind hier gekommen, sie nehmen unsere Arbeit weg. Stimmt das? Nein. Welche Arbeit dort gibt in Mecklenburg-Vorpommern? Sogar die Bürger selbst in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Haben die auch keine Arbeit? Aber sagen die Flüchtlinge nehmen ihre Arbeit weg. Ohne zu wissen, dass Flüchtlinge selbst nicht dort arbeiten dürfen. Sie saßen hier im Lager, ganz Tag, so, dass jemand aufsteht, sagt er, oh, vielleicht morgen kriege ich einen Brief. Und den Brief steht, ja, ich bin anerkannt worden. So, ein Monat, 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, 9 Jahre habe ich dort gelebt. 9 Jahre lang. Ich bin hier frisch gekommen, dachte ich, ja, okay, wenn ich hier komme, kann ich auch was studieren und was ist nicht, und vielleicht Arbeit, gute Arbeit suchen. Aber ich habe keine Chance, sogar die deutsche Sprache zu lernen. Das heißt, meine 9 Jahre sind weg, nichts zu tun. Es gibt Leute im Lager, die dort sind, sterben im Lager. Alex aus Ost-Tibet, er war in diesem Lager, bevor ich komme. Alex ist mit 18 Jahren in diesem Lager, ist letztes Jahr gestorben. Dani, er schon 18 Jahre im Lager ist. Alles jetzt, er verrückt ist, bekommt er Aufenthalt. Er ist total verrückt. Was kann er mit dem Aufenthalt jetzt machen? Alles redet, nee, Dani redet von morgen bis abend. Er macht seinen Mund zu mir, wenn er schläft. Bekommt er jetzt Aufenthalt? Was kann er machen? Er war früher so kräftig, intelligent. Könnte auch was hier mitbringen können? Arbeiten, Steuer bezahlen, seine selbst Haushalt verdienen. Aber da geht nicht so. Nein, sie sollen dort bleiben, wie lange, wie sie wollen. Leute fragen uns, warum kehren wir nicht zurück? Okay, ich habe meine Geschichte, ich kann nicht zurückkehren. Aber die anderen haben auch ihre Geschichte. Warum kehren sie nicht zurück? Wenn jemand hier alle offen hat, jetzt kommen, Deutschlands kommen oder Gesamteuropas kommen, was er ne, bisschen dort hatte, hat erst einmal sein Visum Visum ist nicht einfach in Afrika zu stellen. Ist nicht so wie hier in Europa, jemand fliegt in Afrika, im Flughafen kriegt ihr dort Visum. Aber in Afrika ist es nicht so. Muss dort ein Visum antragen, danach kommt man hier. Die Visum kostet sehr, sehr viel Geld dort. Flug kostet viel Geld. Er kommt hier, ist eine einzige Person für seine Familie, der offen die Familie haben. Kommt hier mit allem Geld, steht im Lager 1, 2, 3, 4 Jahre. Aber wenn er hier zurückkehrt, was kann er da machen? No. Ihre Eltern fragen, Familie fragen, Kinder fragen, gib mal zu essen. Es gibt Leute, stimmt, zurückkehren wollen, aber geh nicht. Ich kenne Leute hier, einer im Tram, ich kenne die Lente, er hat mir zwei Nähmaschinen gekauft. Und sagt er, war mir drei Jahre dort, ne? Mir zwei Nähmaschinen gekauft, sagt er, aber Bruno, ja, ich habe genug mit diesem Gefängnis. Ich gehe zurück nach meinem Haus, mein Heimatland. Ich bin einer Schneider, ich gehe dort arbeiten. Weil er, was Arbeit gemacht hatte oder gearbeitet hatte, zwei Maschinen gekauft und dann will ich nach Hause. Es gibt Leute, die eine Chance, nur eine kleine Chance, brauchen oder ja, brauchen, dann zurück nach Hause. Habe ich schon gesagt, dass Leute sind im Lager mal alle 10, 20 Jahre. Ich habe auch einen Jungen kennengelernt, der 16 Jahre im Lager ist. Ich nenne ihn Lagerkind. Er kennt nur ein Lager in seinem Leben. Was kann dieser Junge später tun? Die im Lager sind, ihre Kinder, wenn sie in die Schule geht, die sind so ne, distanziert von der Bevölkerung. Ja, warum? Weil sie im Wald leben. Die sind begrenzt, ja. Sie haben keinen Freund. Sie haben keinen Freund, Schulfreund von der Bevölkerung. Nein. Es geht um diese Isolationen. Ja, sind die dort? Die Leute nicht arbeiten wollen. Sind die dort die Flüchtlinge? Sind die dort die Leute, die Gutschein kriegen? Die sind, sogar mein Heimleiter hat einmal seinem Sohn gesagt, die Flüchtlinge sind Kriminelle. Sein Sohn war bei uns, hat mir so gesagt, dass mein Vater sagt, ihr seid kriminell, aber ich will da nicht so. Er kennt uns nicht. Leute kennen die Flüchtlinge nicht, denn direkt ihre Idee ist ja, sie sind alle kriminell. Welche Flüchtlinge kriminell ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht gibt es, aber warum er so ist mit dieser Traumatisierung? Leute sind ja, die kommen traumatisiert. Aber mit dieser Sache ist er mehr traumatisiert geworden. Das heißt, retraumatisiert. Aber ich glaube, meine Zeit ist schon um. Und tut mir leid, mein Deutsch habe ich schon gesagt, mein Deutsch habe ich mir im Lager gelernt. Mit Fernsehen, Wörterbücher und Bücher habe ich mir im Lager gelernt. Und warum es so schlecht ist, weil als ich im Lager gekommen bin, gab es schon Leute, die im Lager sind, die schlecht Deutsch redet. Vom Anfang habe ich auch so gelernt. Und dann habe ich gesagt, nein, Bruno, das geht nicht. Dann gucke ich Fernsehen, was ich nicht verstehe, nehme meine Wörterbücher und gucke an. So habe ich mein Deutsch gelernt. Dankeschön. Okay, danke schön. Gibt es da irgendwelche Fragen, Verständnisfragen? Okay, dann machen wir mal weiter mit euch. Mit uns? Ja. Okay, wir sind von der Initiative Grenzen weg und wir haben angefangen hier als studentische Initiative. Mittlerweile sind auch Leute dabei, die nicht Studis sind. Und beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Thema Flucht und Asyl. Seit 2013 gibt es ja sozusagen hier zwei Straßen weiter eine Sammelunterkunft in Hellersdorf, die als solche Notunterkunft eröffnet wurde. Und es gibt auch einen Seminarraum von der Universität in diesem Lager. Und somit sind wir sozusagen auch als Studierende dort regelmäßig rein und raus gegangen und mit Menschen in Kontakt gekommen. Und dann gab es erst die Überlegung, was denn was an Unterstützung vielleicht organisiert werden könnte und was an Unterstützung gebraucht werden könnte. Und als Gruppe kamen wir dann immer wieder an den Punkt, dass es sehr schwierig ist, vor allen Dingen, wenn man sozusagen mit Menschen, die in einem Lager leben, in Kontakt versucht zu treten, dass dort eben so eine Isolation herrscht und auch so eine Kontrolle ist. Man kann halt nur Leute besuchen, wenn man wirklich einen Termin und eine Absprache hat und so weiter. Dass es sehr schwierig ist, wirklich herauszufinden, was für Unterstützung sozusagen gefragt ist. Und dann ist es halt schwierig, nicht einfach irgendwas zu machen, so wir machen jetzt ein schönes Unterstützungsangebot für die Leute und wissen gar nicht, ob das gebraucht ist und können uns aber dabei gut fühlen. So, das ist immer ein bisschen so die, sozusagen die Schwierigkeit, auf die man trifft. Und es war ziemlich schnell klar, dass Menschen eben aus diesem Lager raus wollen und dort nicht unter diesen Bedingungen leben wollten. Und dass die Möglichkeit gibt, in Wohnungen zu ziehen in Berlin, also zumindest die theoretische Möglichkeit erstmal, haben einige von uns angefangen, wöchentlich so eine Sprechstunde anzubieten, in der sozusagen erstmal aufgeklärt wurde über die Möglichkeit und dann Hilfestellung bei solchen Sachen wie Schufa beantragen und welche Papiere sind überhaupt nötig. Und wie kann ein Mensch in Berlin Wohnung suchen? Also es ging da hauptsächlich um diesen rechtlichen Rahmen. Es gibt auch einen großen Bedarf an Begleitung zu Wohnungsgesellschaften und Wohnungsbesichtigung. Das konnten wir selten so viel stemmen, wie es eigentlich so der Bedarf da ist. Und genau. Und das war jetzt erstmal so, da haben wir uns auf so die sozusagen den rechtlichen Wohnungsmarktsuche konzentriert, was allerdings auch sehr frustrierend und sehr schwierig ist, weil immer wieder Leute mit Rassismus konfrontiert werden und so weiter und es sowieso der Wohnungsmarkt sehr schlecht ist. Und da gibt es natürlich auch andere Unterstützungsmöglichkeiten wie so Soli-Zimmer oder Soli-Fonds, um diese ganzen Papierkram sozusagen ein bisschen zu umgehen. Eine andere Initiative war zusammen mit Hellersdorf Hilft, das La Loca, ein Ladenlokal zu eröffnen. Das ist ein offener Raum unweit von dem Lager hier. Und da war auch irgendwie so die Idee, ein bisschen halt einen offenen Raum außerhalb des Lagers zu schaffen, in dem sich Leute auch aufhalten können, da wo es PC-Plätze gibt und so weiter. Da ist auch ein bisschen die Schwierigkeit, weil das ist ein Raum auf dem Kastanienboulevard, wo viele von uns, wenn sie da gehen, sich noch nicht sicher fühlen aufgrund von Angst vor Bedrohung von Neonazis. Und dann ist es schwierig, dort einen Raum zu eröffnen und Refugees da einzuladen, sich dort aufzuhalten. Das ist irgendwie auch ein bisschen schwierig. Naja, auf jeden Fall gab es diese Ansätze, aber immer wieder kommen wir halt zu dem zurück, dass das Problem bleibt, dass dass das Lager so wie es ist, eigentlich nicht tragbar ist. Okay. Ja. Ich wollte auch nochmal auf den Punkt vom ersten Redner zurückkommen, mit den Schlangen vom Lageso und so weiter. Das hört sich jetzt erstmal Schlange nicht so schlimm an, aber die Konsequenzen von der Schlange sind jetzt anders als beim Sommerschlussverkauf, dass Leute beispielsweise nicht mehr drankommen und dann die Nacht in der Obdachlosigkeit verbringen müssen oder eben keinen Krankenschein bekommen, um behandelt zu werden. Also die Schlange war mir eben noch nicht skandalös genug. jetzt zu uns nochmal zurück. Die Projekte, die gerade jetzt vorgestellt wurden, sind jetzt eher sehr auch so ein bisschen an soziale Arbeit orientiert. Wir haben aber eigentlich in der Gruppe auch den Konsens, dass wir denken, dass vor allem eben die Strukturen, die Gesetze das Problem sind in der Asylpolitik. Und haben deswegen ist es uns sehr wichtig, eben auch irgendwie uns politisch zu engagieren und eine politische Positionierung einzunehmen. Aus dem Grund haben wir auch zum Beispiel eine Gruppe, Untergruppe sozusagen, die sich mit dem Critical Monitoring, dieses Critical Monitoring nennt, die ist noch eher im Aufbau. Die Grundidee dahinter ist eben, wenn die Mindeststandards, die vorhin schon erwähnt wurden, eben nicht eingehalten werden, uns darüber berichtet wird, wir das mitbekommen, dass wir da Druck eben auch auf die Leitung versuchen zu auszuüben oder eben auch andere Schritte in Erwägung ziehen. Das ist eben noch im Aufbau. Aus unserer Erfahrung aber können wir sagen, dass es auf jeden Fall, selbst obwohl diese Mindeststandards eigentlich schon sehr, sehr niedrig angesetzt sind, also eigentlich schon sehr stark entwürdigend sind für Menschen, gibt es da trotzdem reihenweise Verletzungen. Ja, dann ist ja jetzt eben, wie auch vorhin erwähnt, diese Container dazugekommen, die auch hier in Marzahn geplant werden. Wir finden eben auch, dass es absolut entwürdigend ist, was da vorgenommen wird. Und das Problem ist, dass mit der Kritik dabei zur Zeit, dass eben, wahrscheinlich haben es viele, die meisten mitbekommen, dass hier wöchentlich Nazis auflaufen und dass nicht gerade wenige und der Gegenprotest eher dürftig ist. Dass eben die Arbeit sehr stark einschränkt, beziehungsweise auch die Kritik an am Senat. Und dann haben wir eben auch häufig die Erfahrung gemacht, dass wir mit in einen Topf gesteckt werden, beziehungsweise gesagt wird, auf der einen Seite ist eine Demonstration gegen die Container, damit sind dann die sogenannten besorgten BürgerInnen, also eher die rechte Ecke gemeint, während dann auf der anderen Seite berichtet wird und eine Demonstration war da für die Container, was absolut nicht den Tatsachen entsprach, aber dann in der öffentlichen Wahrnehmung eben so erscheint. Und vielleicht noch als ein Punkt, was jetzt ganz neu dazugekommen ist, mit den Turnhallen. Gestern wurde ja auch für Hellersdorf eine Turnhalle angekündigt. In den nächsten Tagen soll sie bereits eröffnet werden. Für den ersten Mal mindestens 3 Monate. Da haben wir eben auch das Problem wieder mit rechten Gruppen hier im Bezirk, den sogenannten Bürgerbewegungen, die dann relativ spontan gestern wohl über 100 Leute hier auf die Straße oder um die 100 Leute auf die Straße gebracht haben und dagegen gehetzt haben. Und wie wir vorhin auch schon gehört haben, auch diese Turnhallen eben eine absolut entwürdigende Form der Unterbringung ist. Ja, das ist eben das Problem, dass dieser Fokus durch diese Demonstrationen eher verschoben wird und diese Demonstrationen als erstmal im Fokus stehen und als Problem gesehen werden, während der Senat dabei gar nicht so kritisiert wird, wie das notwendig ist. Ja, stopp, das war's. Okay, danke schön. Gibt es da irgendwelche Verständnisfragen? Super. Dann, okay. Dass Menschen einfach selber sozusagen Zimmer bereitstellen ohne Bürokratie. Okay. Dann kommen wir zu Yves. Hallo erstmal. Ich bin Mitarbeiter im Zentrum für Demokratie. Das ist eine Institution auf bezirklicher Ebene in Treptow-Köpenick, die in den letzten Jahren in erster Linie in der Demokratiebildung, Neonazismusprävention tätig war und eben seit ein paar Jahren auch eben korrespondierend auch mit den steigenden Zahlen von Asylsuchenden und Geflüchteten und eben der neuen Eröffnung von Lagern vermehrt eben auch in diesem Bereich tätig ist. Wir sind hauptamtlich in dem Bereich tätig und unsere Aufgabe sehen wir unter anderem eben darin, im Umfeld eben dieser neu eröffneten oder neu zu eröffnenden Unterkünfte eben ehrenamtliches Engagement zum einen zu fördern und zu professionalisieren, zum anderen aber auch in einer antirassistischen Bildung eben tätig zu werden, um eben auch deutlich zu machen, dass eben auch das Engagement in der Arbeit mit Geflüchteten eine klare Haltungsfrage ist und dass es schon auch verbunden sein muss, eben damit strukturellen Rassismus und eine verfehlte oder absichtlich verfehlte Asylpolitik eben auch einfach in dieser ehrenamtlichen Tätigkeit einfach mitzudenken. Das andere, ein anderes Standbein, welches eben in unserer Arbeit besonders zum Tragen kommt, sind die hauptamtlichen Beratungsangebote, die wir eben zur Verfügung stellen für Menschen, die eben gerade in einem Asylverfahren stecken oder die halt aus so einem Lager eben raus wollen oder auch eher raus. Raus müssen, weil es halt auch in den Fällen dann auch besonders unerträglich ist und die eben auch Unterstützung bei der Wohnungssuche beispielsweise oder bei Arztbesuchen und dergleichen benötigen. Dadurch, dass wir quasi staatlich und bezirklich finanziert sind wir durchaus auch immer wieder in einer komplizierten Rolle. Also wir werden sowohl vom Land Berlin als auch vom Bezirksamt in Treptow-Köpenick gefördert. Das macht unsere Rolle zum einen nicht unbedingt einfacher, zum anderen haben wir aber sicherlich auch nochmal in vielerlei Hinsicht einen anderen Zugang, gerade in Richtung der verschiedenen Ämter des Bezirks, um auch Probleme anzusprechen, die uns entsprechend gespiegelt werden aus den Unterkünften beziehungsweise von ehrenamtlich Tätigen, die uns eben berichten. Eine zentrale Aufgabe von uns ist es eben, sowas wie eine Willkommenskultur lokal zu etablieren, also wirklich im unmittelbaren Umfeld der Lager, also in den verschiedenen Sozialräumen, was zum einen eben beinhaltet, dass wir schon versuchen, auch einen kritischen Begriff von Willkommenskultur immer wieder auch einzubringen und zu benennen, weil dieser Begriff eben schon einen paternalistischen Blick durchaus voraussetzt und das eben eine grundsätzliche Schwierigkeit auch immer in so einer Arbeit ist, die dann halt oftmals gut gemeint ist, aber halt einfach verfehlt und halt einfach oftmals schief gehen muss. Das ist eine Aufgabe, die ist nicht immer besonders dankbar, vor allen Dingen wenn man angesichts der regelmäßigen Neueröffnung eigentlich ständig hinterherrennen muss. Und letztlich muss man, glaube ich, schon konstatieren, dass wir zumindest angesichts der aktuellen Ereignisse auch in Bezug auf Allendeviertel, also auf dieses erste eröffnete sogenannte Containerdorf, dass es dort eben total schwierig wird, überhaupt noch über kritische Standards auch im eigenen Engagement von Anwohnerinitiativen oder von ehrenamtlichen Initiativen eben nachzudenken, sondern das halt zum Großteil auch in unserer Arbeit dann erstmal darauf ankommt, überhaupt diese Initiativen zu bündeln, die Leute an den Tisch zu bringen, sowas wie runde Tische oder Netzwerke auch erstmal zu etablieren, um auch auf, also auf dieser lokalen Ebene auch erstmal sehr viel einfach an Kommunikation zu ermöglichen. Das ist dann oftmals aber einfach schon erstmal eine verwalterische Tätigkeit, die ja noch gar nicht wirklich greift und noch keine konkreten Angebote für die Geflüchteten dann auch zur Folge hat. Dahingehend ist es eben aus unserer Perspektive immer wieder total schwierig, eben diese karitativen Angebote, die es gibt, die durchaus auch vielfältig sind, die oftmals auch auf die Betreiber oder auf die Heimleitungen und die Sozialarbeiterinnen in den Unterkünften entsprechend einprasseln. Also wenn ich in Richtung Sachspenden denke. Und diese karitativen Angebote, da ist halt oftmals die Schwierigkeit, dass die Nachhaltigkeit einfach fehlt oder auch die Koordinierung und auch so ein bisschen das Nachdenken, was wird hier auch wirklich an Angeboten entsprechend benötigt. Und da ist es sicherlich auch ein Teil unserer Aufgabe, auch zu professionalisieren und eben aufzuzeigen, welche Angebote können funktionieren, wo gibt es schon bestehende Strukturen und Know-how, was man sich einfach aneignen kann und wo muss man eben das Rad nicht neu erfinden. Weil eine große Problematik ist eben, dass es auch Angebote zum Beispiel der Begegnung gibt, irgendwie auch sicherlich keine schlechten, die dann beispielsweise auch von verschiedenen Trägern oder ortsansässigen Vereinen, von Sportvereinen und so weiter ausgehen, die aber oftmals eben nicht greifen. Also das Zielpublikum nimmt diese Angebote dann oftmals nicht an und dann ist die Enttäuschung groß oder die Dankbarkeit quasi der Geflüchteten äußert sich halt gegenüber den Ehrenamtlichen dann nicht in der Form, die sich das oftmals gerne wünschen, weil da eben falsche falsche oder unzureichende Voraussetzungen sind, also eben einfach nicht mitgedacht werden wird, was die Leute vielleicht wirklich brauchen. Und es sind eben oftmals eben nicht Bastelkurse oder dergleichen, sondern eben eine konkrete Beratungsangebote beispielsweise. Und ganz konkrete Unterstützungsangebote, die in irgendeiner Form das eben zum Ziel haben, dass die Leute ein Mindestmaß an irgendwie normalem Leben irgendwann führen können. Genau. Und dahingehend ist es eben für uns oftmals eben sehr schwer, bei diesen ehrenamtlichen Kräften, die ja gar keine Erfahrung oder Vorwissen, auch theoretisches Vorwissen, wie Asylpolitik, wie ein Asylverfahren und dergleichen funktioniert, in welcher Situation die Leute sind, da ist es eben oftmals sehr schwierig, da Verständnis auch einfach irgendwie zu hervorzurufen und Empathie einfach auch sind so die Schwierigkeiten und Probleme, die bei uns oftmals eben zutage treten. Andererseits muss man natürlich sagen, dass auch bei uns in Treptow-Köpenick die Initiativen sehr heterogen sind. Ich denke mal, das ist überall ähnlich. Es gibt natürlich Initiativen, die einen ganz klaren, auch ein politisches Verständnis mitbringen, die sich auch positionieren, die ihren Zugang, den sie sich mit auch viel Kleinstarbeit zu den Geflüchteten eben erarbeitet haben, auch in die Unterkünfte selbst erarbeitet haben, denen dann aber oftmals eben Steine auch in den Weg gelegt werden. Also der Fall aus Grünau beispielsweise wurde ja auch geschildert, dass da eben ein Deutschkurs quasi Hausverbot bekommen hat, weil die Leute eben nicht der Ansicht waren, dass sie irgendwie den Menschen das deutschsprachige Zahlenwesen irgendwie einfach beibringen, sondern eben in Kontakt mit den Leuten auch treten und eben gucken, wie sie auch den einzelnen Menschen eben einfach helfen können. Und sie haben es wirklich in Kleinstarbeit geschafft, eben auch Wohnungen zu besorgen, auch behindertengerechte Wohnungen für Einzelpersonen zu besorgen. Und das war eine Tätigkeit, die dort dem Betreiber überhaupt nicht gefallen hat, weil der sich einfach in seiner Kompetenz übergangen gefühlt hat, weil die Betreiber, also manche Betreiber zumindest, nicht unbedingt ein Interesse haben, dass die Leute auch wieder aus einer Unterkunft ausziehen, weil die ja eben Geld bringen, weil es eben ein Geschäftsmodell ist. Da sehen wir schon auch unsere Aufgabe, auch gegen innerbezirkliche Widerstände und dergleichen, die oftmals eben darauf basieren, dass vor Ort einfach erstmal Ruhe und Ordnung herrscht. Und wenn Ruhe und Ordnung herrscht, also keine Beschwerden kommen, dann ist auch alles gut. Und das sehen wir schon durchaus anders und versuchen da eben gerade eben diese Initiativen zu unterstützen, die ihr karitatives Engagement auch mit einem politischen Selbstverständnis einfach verbinden wollen. Genau, andere Sachen, die wir angehen, um halt auch den Blick so ein bisschen weg von einfach nur auf diesen Fokus Lager wegzubringen, ist schon auch zu schauen, wie funktionieren auch auf bezirklicher Ebene die sogenannten Willkommensklassen, also die Lerngruppen für Neuzugänge ohne deutsche Sprachkenntnisse, weil dort eben einfach, also es wird in erster Linie, wenn man sich in den entsprechenden, okay,